Sam ist nicht erwehrt und hat den kleinen Mann. Das Reich, weil wir werden nicht in Politik, sehe ich das gleich.